Was gebietet uns das achte Gebot? Das achte Gebot gebietet uns, zur rechten Zeit und am rechten Ort die Wahrheit zu sagen und, soweit es möglich ist, die Handlungen des Nächsten zu dessen Gunsten zu deuten. Ja. Die Liebe ist der Wohlgesonnenes. Solche Eigenschaften nennt auch der Heilige Paulus im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs, die Caritas besingt. Muss zur rechten Zeit am rechten Ort die Wahrheit sagen, zum Beispiel wenn man Eid aussagt, und wenn man die Wahrheit sagen, so gut man sie weiß, so die Schwurformel normalerweise, ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und soweit möglich die Handlungen des Nächsten zu dessen Gunsten deuten.